Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere aktuellen Themen. Rätsel im Fall des versuchten Mordes, Racing Team sammelt für Löwenherz und Liebenau empfängt Fallers Leben. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Fall des Angeklagten, der sich wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Verden verantworten muss, sind neue Hinweise aufgetaucht. Demnach sollen laut Sachverständige die abgefeuerten Schüsse vorher gedämmt worden sein. Grund dafür seien auffällig wenig Schmauchspuren an den Eintrittsstellen der Schüsse. Der Angeklagte hatte hiervon nicht berichtet. Die Ermittlungen halten weiter an. Das Jack Racing Team aus Hemsen möchte Spenden für das Kinderhospiz Löwenherz in Sieke sammeln. Aus diesem Grund soll im September ein Kinderfest stattfinden. Hierfür werden aktuell noch Sponsoren gesucht. Mehr dazu verrät Markus Müller vom Jack Racing Team. Wir haben uns bei uns in der Halle zusammengefunden und haben mal darüber gesprochen, wir möchten ganz gerne was für Kinder machen und haben halt überlegt, es könnte ein Kinderfest sein. Daraufhin ist uns der Gedanke gekommen, wir könnten ja mit dem Team für einen guten Zweck einfach was machen und wie gesagt, da hatten wir was von Löwenherz dann gehört und gesagt, das sind Kinder, Jugendliche dort, die es auch wirklich verdient haben, da ein bisschen halt an Spenden zu bekommen und ja, so ist die Idee dann entstanden. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern gegen 9 Uhr zu einem Einsatz in der Minder Landstraße gerufen. Eine Brandmeldeanlage hatte für Alarm gesorgt. Dieser stellte sich jedoch wegen Schweißarbeiten als Fehlalarm heraus, sodass der Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich war. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den Handballverbandsligisten SV Aue Liebenau geht es am Wochenende gegen den VfB Fallersleben. Mit dem VfB kommt somit der direkte Tabellennachbar in den Südkreis. Das Team um Trainer Carsten Thomas will den positiven Start vom vergangenen Wochenende nutzen. Der warnt allerdings vor Fallersleben. Das war für mich eigentlich so der Geheimtipp dieses Jahr mit Plätze zusammen. Das waren für mich die Favoriten auf den Aufstieg. Haben zwei oder drei Leute dabei, die schon dritte Liga gespielt haben. Die haben ihre Ambitionen, oben weiter ranzukommen. Das ist einfach so. Da muss bei uns schon alles passen, wenn wir da was holen wollen. Wir können ja ganz unbeschwert reingehen. Die ganze Geschichte. Beginn der Partie ist Sonntag um 16:45 Uhr in Liebenau. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.